Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Bildung NRW und vom AG Tellerrand hier. Wir sind nämlich fast vollzählig hier. Vielleicht stehen wir auf, die wir etabliert haben. Ich stelle mal vor, Manfred Schramm, speziell auch Rückkehr in die Bildung. Ne? Herr Weiner, der an der Kolb macht, der für die Schule. Sabine, die auch mit Schule. Hochschule, genau. Wer eigentlich noch fehlt, ist die Kate, die keine Webmailer an so heute den Stand zum Thema Tracking macht. Wenn sie hier wären, wäre fast komplett. Das heißt, wir haben diesen Vortrag erstellt für euch und wollen euch so ein bisschen versuchen, in dieses Wahlprogramm Bildung reinzubringen. Es ist relativ viel Input. Das Wahlprogramm an sich, wenn man es ausdruckt, ist relativ dezent von der Menge der Seiten, aber halt eben, da steckt eine ganze Menge mehr hinter und das ist wichtig, wenn ihr auf Podiumsdiskussionen seid, was hinter diesen Aussagen, die wir kreiert haben, eigentlich steckt. Wir haben also, das ist jetzt das aktuelle Plakat, das Wahlplakat für dieses Jahr, was also hat mittlerweile von der SE-Gestaltung veröffentlicht wurde. Das ist mein Lieblingsplakat aus dem NRW-Wahlkampf. Keine Bildung ist viel zu teuer. Das ist ein Plakat, das gelegentlich auch auftaucht. Und wir fangen an mit der frühkindlichen Bildung. Ich habe diesen Vortrag nur knapp 5 Minuten Zeit. Das heißt also, ich habe das so gut wie es irgendwie zusammengestellt. Und es ist der erste Vortrag, und dementsprechend wird das nicht darüber bearbeitet werden, aber wir haben halt ein wenig Zeit gehabt. Ja, entscheidend war, wir haben, das ist vielleicht auch wichtig für euch, im Wahlkampf wird ja das Grundsatzprogramm auch meistens hinzugezogen. Also nicht nur das Wahlprogramm, sondern das Grundsatzprogramm. Da haben wir im Moment leider noch einen kleinen dezenten Fehler drin, denn wir haben im Grundsatzprogramm drinstehen, dass die zukünftige Bildung aus den 3 Jahren, nehme ich weise da explizit drauf hin, das ist nämlich noch ein Fehler, den wir vielleicht korrigieren können, bis der aktive Wahlkampf richtig beginnt, sollte es bis dahin nicht sein, ist im Prinzip die neue Definition, nämlich Bildung der Geburt aktuell halten lassen. Dazu kann ich nur hinzufügen, dass wir uns sehr bemüht haben, sowohl in Bochum als auch in Neumarkt diesen Fehler auszulassen. Also beantragt, dass wir die entsprechende Formulierung ändern. Haben in Bochum sogar die Ausschlachten mit dem Neumarkt auch. Leider erfolgt uns, der Bank ist nach wie vor. Da müssen wir mit leben, dann müssen wir jetzt mit dem neuen Wahlprogramm und den Aussagen im Wahlprogramm überdenken. Wenn man gefragt wird, wenn wirklich einer auf diese Diskrepanz stößt, kann man sehr wohl antworten, dass wir selbstverständlich daran gedacht haben, dass die äußeren Einflüsse, was frühkindliche Bildung betrifft, im Regelfall, wenn die Kinder in 3 in den Kindergarten kommen, ist das dann einsetzt. Wie das mit der Geburt anfängt, ist das, was im Elternhaus und im sozialen Umfeld beginnt. Das Problem ist, was wir haben. Das ist die Diskussion, die dann auch am Stand kommt. Ich habe so begründet. Die Diskussion ist ja, dass wir bis vor einiger Zeit natürlich die Ü3-Betreuung im Schwerpunkt haben, seit 2 Jahren die Ü3 und seit diesem Jahr haben wir auch den Rechtsanspruch auf einen Unter-3-Platz. Und wenn wir jetzt in unserem Grundsatzprogramm drinstehen haben, Bildung beginnt Ü3, dann ist sozusagen der politische Realität im Moment mit dem Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze für Unter-3-Jährige natürlich weiter als das, was wir im Grundsatzprogramm fordern. Das ist das Prinzip und das ist die Schwierigkeit. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Ja, also ich möchte nochmal auf das, was Samia gerade sagte, einzugehen. Ich halte das für einen ganz großen Fehler, so zu argumentieren, dass wir unterscheiden zwischen institutioneller Bildung nach 3 Jahren und innerfamiliärer oder was man will. Das ist das Alte, deswegen sage ich das. Wir unterscheiden nicht, aber im Alten steht eben ab 3. Ja, du hast doch gerade so gesagt, du würdest das dann so begründen, dass Kinder in Kindergarten kann nicht fallen. Nein, das war der ursprüngliche Gedanke. Kinder kommen mit 3 in den Kindergarten, da setzt dann auch die Bildung ein über Kindergärtnerinnen oder sonst was. Und vorher wurde es angesiedelt tatsächlich in der Familie. Deswegen steht es im Alten steht es noch so, aber in Wirklichkeit ist es mittlerweile ja ganz anders. Sabine, ja. Ganz kurz, weil die frühkindliche Bildung ist auch vorher schon auch der gültigen Grundsatzfrage was gehabt. Unter drei wäre das möglich gewesen. Ja, ist gut. Also, wir haben 18 Jahre. Richtig, wir wollen das Schlag in Grundlagen lernen. Ja, ja. Schlag euch vor der Tür. Ihr merkt also, dass da halt eben von der Position her das durchaus noch diskussionsfähig ist, wie man es nach außen bringt. Also ein besonderer Aspekt ist halt eben, dass wir versuchen, in der frühkindlichen Bildung die Voraussetzungen zu schaffen, halt eben die schwierigen Schulopfer. Wir haben also, das ist der Text zum Wahlprogramm. Ich habe im späten Vortrag nochmal als Wahlprogrammtext auch explizit benannt. Das ist dieser Text, da komme ich gleich nochmal etwas näher drauf. Gebührenfrei, flexibel, frei bedarf, ganztägig und gut erreichbare Angebote in Krippen, Kindergärten und Tageskindergärten. Berater ersetzt sich für gleiche Förderungsmöglichkeit öffentlicher und freier Träger. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist der Text dazu. Jetzt kommen wir zu den Informationen. Wir haben also hier die Gebührendiskussion wird sicherlich auch eine der großen Fragen sein. Die Piratenpartei wird ja meistens verschieden als die Kostenlospartei. Es gab dann auch in den Medien mal so kostenfrei alles und es ist nur gebührenfrei. Die Kosten bleiben natürlich bestehen, deshalb sprechen wir von gebührenfrei und nicht kostenlosen Kindergärten. Wir haben uns dafür ausgesprochen, diesen Bereich Bildung grundsätzlich eigentlich ohne Gebühren zu sehen. Wir nehmen uns also, der gesamte Bildungsbereich ist gebührenfrei. Bei den Schulen sind ja auch eigentlich gebührenfrei, aber bei den Kitas ist das nicht so. Wir haben halt unterschiedliche Gebühren für Kitas und das Problem, was wir haben, ist, das ist auch jetzt reflektiert auf NRW, dass wir verschiedene Gebührensätze haben. Das heißt, dass es also in Regionen, man sieht das hier, zum Beispiel 2.520 Euro pro Jahr bei einer Familie mit 80.000 Euro Bruttoeinkommen. Das ist so das Maximum. Das heißt, da sprechen wir pro Kind von ungefähr 200 Euro Gebühren. Ich habe dann auch es ist so, dass in armen Regionen, das heißt also zum Beispiel in Gelsenkirchen, die Gebühren relativ hoch sind, weil die Kommune wenig Geld hat. Gerade in Gelsenkirchen, wo sag ich mal, eher es problematisch ist von der Bildungssituation her, es gibt also noch nicht mal genügend Ü3-Plätze, von U3, also unter 3 gar nicht zu sprechen. Das ist ein großes Problem in Gelsenkirchen. In Düsseldorf zum Beispiel, das sind sehr reiche Kommunen, die verlangen von ihren Eltern fast kaum Gebühren. Und das ist für uns eigentlich noch ein Widerspruch gewesen, dass nämlich reiche Kommunen im Prinzip die Kindergartenplätze relativ ohne Gebühren abgeben können. Und die armen Kommunen, die wirklich sowieso kaum noch Geld in Bildung investieren müssen, müssen hohe Gebühren nehmen. Was dazu führt, gerade in der Konstellation jetzt mit dem Betreuungsgeld, dass die Quote der Kinder, die in den Kindergärten gehen, eher noch gering ist. Und wir würden ganz gerne schon, gerade vor der Schullaufbahn, möglichst viele Kinder in den Kindergarten bekommen, um Defizite rechtzeitig und frühzeitig abzubauen. Wir haben also hier mal die Quote, von der ich gerade gesprochen habe. Die Quote von 3 bis 5 Jahren, die war für uns auch entscheidend. Wir haben also hier eine Quote, die zwar immer die 9 davor steht, wir haben aber zum Beispiel in Hamburg 87%. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel in Hamburg, da gibt es auch noch einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. In Hamburg gehen 70% der Jungen in den Kindergarten, zwar im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung. Das heißt, dass 30% der Jungen, das sind dann 18% der Mädchen, vor der Einschulung nicht in den Kindergarten gegangen sind. Das heißt, sie kommen sozusagen, wenn sie in die Schule kommen, das allererste Mal mit Gleichaltrigen in diesem sozialen Kontext zusammen. Und wenn man dann von 100 Kindern 30 hat, die vorher noch im Kindergarten gewesen sind, bei 1.300 und bei 10.000 sind es 3.000 Kinder, die vorher keinerlei Förderung gehabt haben. Und gerade ist es heute schon so, dass in dem Kindergarten im letzten Jahr vor der Schule schon auch verschiedene Englischunterrichte beziehungsweise halt eben spielerisch dran gearbeitet wird. Ja. Kommt das denn daher, dass es einfach keine Plätze da sind oder kommt das daher, dass die Eltern nicht das Interesse? Ich denke, da sind viele Faktoren mit drin. Das ist natürlich auch auf der einen Seite eine Platzgeschichte, das ist dann aber auch eine Sache der kulturellen Aspekte, dass halt eben Eltern aus anderen Migrationshintergründen vielleicht nicht so diesen ganz hohen Aspekt und Kompetenzen Kindergarten gegenüber haben. Aber in Hamburg ist es halt sehr signifikant. Der höchste Wert oder was? Ja, also im Prinzip der niedrigste Wert in Wir haben hier in Hamburg den niedrigsten Wert der Kinder im Kindergarten zwischen 3 und 5 und in Baden-Württemberg haben wir den höchsten Wert. Den höchsten haben wir in Rheinland-Pfalz, da waren 97%. Aber das mit Hamburg ist interessant. Interessant ist auch, dann leider vor, und da liegen wir zum Beispiel in der NRW, das ist jetzt auch eine Fragestellung, nur 18%. Das heißt also, nur 18% der Zweijährigen besuchen eine Kita und der Rechtsanspruch ist ja erst ab 8 Jahren. Das heißt, also, da kommen wir gleich nochmal zu, das ist durchaus problematisch. Was hattest du Hamm auch gerade erwähnt? Ich kann das wieder nicht lesen hier. Hamm mit dem niedrigsten Wert der Kindergartenplätze oder war das Hamburg? Hamburg. Okay, alles klar. Hamburg? Der Geld, ich sagte es gerade, nur 18% sind Kindertagesförderung. Genau. Zieht sich nicht vor auf Kindertagesförderung. Ja, Tagesförderung. Ich habe dann hier nochmal Zahlen aufgerissen. Wir unterscheiden ja nicht so sehr zwischen Kitas, Kindergärten, Tages- oder Tageskita, aber die Diskussion auch bezogen auf NRW, wir kommen. Bildungsprogramm kommt halt schwerpunktmäßig aus NRW, von daher haben wir das natürlich auch die Färbung der Probleme, die wir in NRW momentan haben. Zum Beispiel auch bei Kirche, da kommt ja später nochmal drauf zu. Zurück. Also wir haben hier im Prinzip es fehlende Menge Plätze. Ne? Übrigens, ich muss dazu sagen, ich habe den Vortrag jetzt so gestaltet, er kann im Internet angeschaut werden. Jemand, der den Vortrag nicht hat, kann sich trotzdem einlesen, durchlesen und muss nicht unbedingt den Vortrag in der Reihe. Das ist eine Hybridgeschichte. Von daher ist etwas mehr Text in dieser Präsentation drin und nicht nur die Schlagworte. Ich bitte das dann dementsprechend zu entschuldigen. So kann man dann hinterher nochmal in Ruhe sich diesen Plätze-Vortrag im Internet angucken. Wir haben also im Prinzip viel zu wenig Plätze. Da gibt es also doch sehr, sehr große Probleme in diesem Jahr mit dem Rechtsanspruch. Der zweite Aspekt, den wir halt sehr stark haben, ist die zunehmende Professionalisierung der Kindergartenpflege. Wir haben zum Beispiel den geringsten Teil der Erzieher hier, 50% in Bayern. Das heißt also 50% sind Kinderpfleger und man sieht das auch bei allen anderen Parteien so. Man möchte ganz gerne eine Professionalisierung in dem Kindergartenbereich haben und das steht auch hinter unserem Programm. Kommt so in dem Programmtext nicht vor. Ich möchte euch aber natürlich ein bisschen berichten, wie es zu diesem Text gekommen ist. Ein paar Zeitungsausschnitte nochmal gemacht, also wie schon gesagt, Zeitungsausschnitte, man sieht das hier relativ neu, 14.5. Zur frühkindlichen Bildung. Auch bei den Mundlösungen wird es eng, man merkt also, da war die Politik schneller, als dass sie dann dementsprechend mit Ausbau, Tagesmütter, Tagespflege reichen konnten. Übrigens, Manfred, weißt du schon, dass die Erzieher jetzt keine Tagesmütter mehr werden müssen? Also Tagesmütterschulung müssen die nicht mehr machen. Doch, eigentlich schon. Bei uns hat man das also vorher war es so, dass die Erzieher, die 5 Jahre Ausbildung haben, nämlich 2 Jahre Vorpraktikum und 2 Jahre Schule und 1 Jahr Anerkennungsjahr, die mussten noch diese 160 Stunden Qualifizierung für die Tagesmütter haben. Das war zum Beispiel ein Punkt, wo wir uns da sehr aufgeregt haben, der scheint jetzt weg zu sein. Also das war eine Empfehlung, das ging also zum Ersten. Wir reden von NRW, die anderen Bundesländer können wir nicht ganz so genau beurteilen. Es wurde zumindest und wird nach wie vor noch so, ist mein Kenntnisstand in allen Kommunen, in den allermeisten Kommunen verschieden gehandhabt. In der einen Kommune reicht es, wenn man 45 Stunden Kurs, also den sogenannten Hilfskurs, nach dem DJI, dem Deutschen Jugendinstitut, die Kurse gemacht hat. In anderen Kommunen musste man committen, dass man 160 Stunden Kurse, also den ganzen Kurs, macht innerhalb von 2 Kalenderjahren, da durfte man schon starten. Du sagst jetzt, dass bei Gefallen, also dass die Erzieher, die ja eigentlich schon es Kenntnis haben, mehr als dieser 160-Stunden-Kurs oder 45-Stunden-Kurs jemals vermitteln können, dass die den Kurs auch noch machen mussten. Das ist auch so nicht ganz richtig. Die mussten aber die dort die Kurbelung anteilen, die in ihrer Ausbildung stattgefunden haben, nachholen, wie zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, weil die ganzen Eltern auch Verträge schützen müssen, also auch diese Aspekte müssen sie machen, wie ich entwickle oder wie ich eigentlich pädagogisch begleite. Aber sie mussten den Anteil, den sie in ihrer Erzieherausbildung nicht wahrgenommen hatten, weil er einfach nicht im Curriculum drin ist, den mussten sie nachholen. Wie gesagt, in allen möglichen Kommunen ganz verschieden auch sicherlich je nachdem, wie die Situation in der Kommune aussah, gehandhabt. Wenn die Kommune Druck hatte und Tagesmutter oder Tagespflegepersonal brauchte, waren die etwas lockerer, als wenn sie nicht hatten. Erst sollte homogenisiert werden und da sind wir jetzt unter anderem auch im Vorstand des Landeselternbeirats mit den Tagesstätten NRW. Da sind wir stark, dass wir das hier irgendwie normieren und auch festzustellen, dass das nicht so nach Beliebigkeit quasi verbunden ist. Ja, also ich hatte jetzt halt gehört, zum 1.8. soll das wegfallen. Ich hatte doch hier was gesagt. Ich habe eine kurze Frage, und zwar kann man das in Schulen zusammenfassen, die Ausbildung sich an Erzieherin gestaltet. Also ich will auf Folgendes hinaus, soweit ich weiß, nennt sich jeder Pädagoge, der zwei Semester Pädagogik an der Hochschule studiert hat, kann Lehrer werden. Und das ist mein alter Kenntnisstand. Ich meine, ich bin überhaupt kein Pädagoge. Also inwieweit die Erzieherausbildung eigentlich wesentlich zeitintensiver und auch damit besser ist als die von normalen Bestandlehrern. Also die Ausbildung vergleichen zwischen Erziehern und Lehrern kann ich nicht. Weil da natürlich einen pädagogischen, ganz starken pädagogischen Bestand sein in der Ausbildung. Ich kann jetzt sagen, dass die Erzieher immer eine Vorausbildung brauchen. In der Regel ist das ein mehr sozial orientierter Beruf. Sozialassistent, Kinderpfleger. Die zwei Jahre Sozialassistent, Kinderpfleger. Es gibt aber auch sogenannte Quersteiger. Ich kenne den Netzwerk Schreiner, die eine Erzieherausbildung machen. An einer Fachschule. Diese Ausbildung dauert noch mal zwei Jahre. Und dann müssen dann auch ein Jahr Praktikum machen. Ja. Das heißt, die haben Saldo, wenn es den ganzen Weg in 6 Jahre Ausbildung gehen würde. Ja. Halte ich für qualitativ schon ganz vernünftig. Es gibt natürlich verschiedene Ausbildungen, Fachschulische Ausbildung, aber auch die Hochschulorientierte Ausbildung. Dazu kannst du was sagen, weil wir da auch Gedanken haben. Ja. Ich kann aber nicht vergleichen, ob die pädagogische Ausbildung eines Lehrers, welcher Stufe auch immer, besser, schlechter. Soweit ich weiß, beispielsweise besser. Also grundsätzlich, ich denke, für den Wahlstand, für den Wahl, da kommen wir gleich nochmal bei den näheren Programmen zu, ist es wichtig, sich vielleicht im Hinterkopf zu behalten, weil wir haben noch viele Blöcke. Und wenn man sich aus jedem Block sehr dezidiert die Sachen merkt, dann geht auch einiges verloren. Ich denke, was wichtig ist, wir als Piraten sprechen uns eigentlich für eine deutlich bessere Qualifizierung und deutliche Aufwertung des Erzieherberufs. Wie schon gesagt, 50% in Bayern und 70% sind, glaube ich, nur in NRW Erzieher, die anderen sind Kinderpfleger, nicht gegen Kinderpfleger, das ist auch eine gute Ausbildung. Man muss aber sehen, Quereinsteigerin oder Quereinsteiger braucht nur ein zwei Drittel dieser Ausbildung zu machen, hat also nur 1,5 Jahre Kinderpfleger und wir fordern eigentlich, dass die Qualifizierung des Personals dann höher ist und die Erzieherausbildung ist in der jetzigen Situation eine recht sehr gute Qualifizierung. Wir sprechen uns aber auch dafür aus, dass auch noch mehr die Grundpädagogen als bisher mit in diese Erziehung der Kinder reingehen. Aber grundsätzlich Basis wäre die Erzieherausbildung und darauf sollte man hinarbeiten. Das ist das Ziel der Piraten, Ziel ist, die Qualifizierung zu verbessern. Ich erinnere mich daran, dass wir besser auch dazu tendieren, dass wir die ganzen Leitungsjobs in der Tagesstätte oder in der frühkindlichen Bildung, dass wir die eher durch Hochschulausbildete Erzieher wahrnehmen lassen wollen, weil da nochmal ganz andere Anforderungen ans Personal kommen. Also, das ist vielleicht im Hinterkopf, kann man das behalten, das ist entscheidend. Wir gucken, ob das funktioniert. Es gibt nämlich auch von der Fraktion, achso, Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, ob du noch drauf eingehst, aber du hast eben mit einem Nebensatz gesagt, 700 Tagesplätze sind zu wenig. Ja. Und gibt es ja immer auch in den Diskussionen so bestimmte Prozentsätze, die da angesprochen werden, 30%, 35% erreichen und so weiter. Mit welchen Zahlen arbeitet ihr oder wir? Also wir haben im Moment eine Quote, die über 18% liegt, der jetzt schon in den Kindergarten sind. Ich weiß nicht, wie soll die Quote aussehen, unter 3 Jahren. Wie soll die Quote im August aussehen? Welche Quote müssen wir erreichen? Also das weiß man vielleicht deutlich besser. Das geht nicht. Wir müssen so viel erreichen, wie Leute die anfordern. Ja. Die Quote ist mittlerweile deutlich besser als 18% geworden, muss man auch dazu sagen. Die Zahl ist über ein Jahr. Ja, ja. Es wurde in 2007 31% kalkuliert. Ja. Das ist also der Bedarf, der wahrscheinlich gefordert werden wird. Die Quote ist dann auf 33 erhöht worden, später auf 33,8%. In der Presse stand gern 34%. Aber es gibt diese Quote, die wird sich unterschiedlich, weil es gibt einen Rechtsanspruch. 100% aller Eltern, die Kinder haben, die das erste Lebensjahr hinter sich gebracht haben und jünger als 3 Jahre sind, wenn 100% der Eltern einen Start haben wollen, haben sie das Recht. Dann hätten wir 100%. Wir können auch nicht sagen, bundesweit NRW-weit, wie über welchen geografischen Bereich hinweg, das liegt im Moment bei 34%, weil das in Großstädten wie Köln zum Beispiel, in Dortmund, liegt es bei über 50%, 56%, in Kleve zum Beispiel, ganz tief in Niederrhein, da liegt es knapp bei 20%. Ja, 20%. Ich habe ja auch schon Diskussionen mal geführt, insbesondere auch mit Kollegen aus der SPD, die ja jetzt so, sag ich mal, den Wahlkampf ziehen und sagen, unser angestrebtes Ziel, 34-35%, werden wir NRW-weit erfüllen. So, da ist meine Frage, wie kommen die auch wieder rum? Ja, die Sache ist ja auch, das ist halt wirklich eine kommunale Sache, dass die Kommunen dafür verantwortlich, dass die Plätze geschaffen werden. Und deswegen ist es halt eine ganz individuelle Geschichte. Also in Münster streben wir jetzt an, bis wir erst 28% zu decken sind, derzeit bei 35%, werden wahrscheinlich die 42% nicht erreichen. Aber das ist halt wirklich echt eine kommunale Sache, dann, wo man dann vor Ort halt schauen muss, wie die Gegebenheiten dann sind. Da kommt ja noch ein weiterer Aspekt dazu. Wie wird denn der Rechtsanspruch gegeben? Tagesstätte, Tagesstätte, ja. 20 Stunden, 35 Stunden, 45 Stunden und so weiter. Also die allerdingsten Eltern, meine allerdings würde ich sagen, es sind sehr, sehr viele Eltern, gegen die nicht die Kindertagesbetreuung bekommen werden, die sie sich vorgestellt haben. Weder Räume, Sozialräume, da kommt ein sechsjähriger Kindergarten zum Beispiel, noch stundenmäßig. Die eine Familie sagt, ich brauche eine Vormittagsbetreuung, weil vielleicht ein Elternteil gar nicht arbeitet, aber trotzdem natürlich die sozialen Aspekte des Kindergartens angebrochen am meisten Tag. Also da wird es sehr, sehr viel klare Ansätze geben, die aber nicht so klar gekommen werden, weil das Recht dann für den Zuschauer nicht abgedeckt wurde, dann festgeschrieben. Ganz kurz nur, also 34%, was hier gesagt wurde, von denen, die einen Platz haben wollen, bekommen den nur. Nein, ja? 34% aller Kinder, die betroffen sein können. Also okay. Man geht davon aus, dass bei 34% der Kinder zwischen 1 und 3 Jahren die Eltern einen Platz haben wollen. Okay, ja, gut, danke. Ja, genau. Also da wird auch, auf die Kommunen natürlich einiges an Klagen noch zukommen. Das wissen die nicht, aber wie schon anhand dieser Grafik bzw. anhand der Pressetexte konnte man eben sehen, dass selbst die Notlösung, also kurzfristige Schaffung von Tagespflegeplätzen, nicht ausreichend wird, das zu denken. Ich hatte die Privatfraktion, Daniel Jung, hat da ein ganz kurzes Statement zugegeben, in 3 Minuten, leider haben wir keine stabile Internetverbindung und Pakis Android Access Point reicht auch um YouTube-Videos abzuspielen. Von daher sieht man es noch, ich müsste mal gucken, ob ich das gleich nochmal ein bisschen verbessere. Es sind nur so 3-Minuten-Sequenz, aber sehr spannend, weil die Fraktion in NRW dazu steht. Funktioniert noch was? Ich freue mich gerade Also leider, ich hatte jetzt damit gehofft, dass wir doch eine etwas stabilere Internetverbindung haben, aber die haben wir leider nicht. Und hier ist auch nur Edge zu erreichen, von daher auch als Access Point kaum möglich. Das ist halt der Nachteil, wenn diese Sache im Internet gestoppt ist. Ist jetzt aber so nicht wichtig zum Verstehen des Vortrages, ist halt eben nur interessant, wie die Fraktion nochmal zu stehen. Aber es geht dann auch trotzdem nicht weiter. Deshalb mache ich es erstmal hier weiter. Hintergrund dieses ersten Tests, den wir eben hatten zum Wahlprogramm, war Bochum. Wir hatten für Bochum ein sehr detailliertes Programm für die frühkindliche Bildung. Und daraus ist letztendlich natürlich das Programm entstanden, was wir in Neumarkt durchbekommen haben. Hier im Prinzip zum Beispiel, ich habe einfach mal ein paar Anträge aus dem Antragsportal reingenommen, damit man sieht, wie dezidiert am Anfang eigentlich im Programm das Programm noch war, wo wir dann natürlich die Erfahrung machen mussten, dass aufgrund der Fülle der Menschen, die dort partielle Anträge eingebracht hatten, ich weiß nicht, wie das Antragsbuch war, es waren aber glaube ich über 1000 Seiten, dass man nicht natürlich unterbringen konnte. Aber die Anträge aus Bochum waren natürlich der gesamte Sockelbetrag hinterher, um halt die weiteren Anträge vom Neumarkt zu gestalten. Und hier ist dann nochmal die Antragsbegründung nochmal dezidierter drin, die findet man in dem Neumarkt auch nicht so sehr. Das kann man sich dann hinterher auch in Ruhe nochmal durchlesen. Die Antragsteller setzt sich für gleiche Bildungschancen aller Kinder ein. Das ist eine Aussage, die wir grundsätzlich in allen Bereichen gesagt haben. Wir hatten damals zum Beispiel auch hier das Einschulungsalter, das unterschiedlich ist, auch der für die Föderalismusdiskussion sehr stark mit diesen Bogenanträgen gemacht. Es ist so, dass in verschiedenen Ländern halt der Stichtag zur Einschulung der 30.6. ist mit dem 6. Geburtstag bis zum 31.12. Aber sagt, das kann da nicht sein, weil im Prinzip es nicht möglich ist, von einem ins andere Land zu wechseln, weil dann halt die signifikanten Altersunterschiede entstehen würden. Und da haben wir schon sehr stark über den Föderalismusbereich diskutiert, weil ja Bildung noch Ländersache ist. Das ist ja auch einer der Hauptargumente, wenn man im Stand steht, was wollt ihr überhaupt mit Bildung? Bildung ist auch Ländersache, aber erstaunlicherweise findet sich natürlich in allen Publikationen der anderen Parteien, da komme ich nochmal zu sehr dezidierte und zum Teil noch viel, viel längere Bildungsprogramme. Das heißt, Bildung scheint doch nicht mehr Ländersache zu sein und es gibt auch wirklich in der Politik gar klare Aussagen, von dem Föderalismus langsam wegzukommen. Wir haben hier dann, das ist im Prinzip der Bogenantrag gewesen zur frühkindlichen Bildung. Und da haben wir natürlich auch, hier hatten wir damals noch beitragsfrei, gebührenfrei, das ist jetzt heute. Wir hatten hier damals noch drin, durch Aspekte Gottes, soziale, kulturelle und sonstige Zugangsbeschränkungen soll nicht drin sein. Das ist heute auch noch drin in dem Einsatz zum Beispiel zur Kirche und Bildung, da steht auch drin, dass da keine Zugangsvoraussetzung geben darf. Wir hatten damals zum Beispiel sprachliche motorische Entwicklung bei den Delphi-Testen, die ich in 4 Jahren habe, das hat ja noch aufgegriffen, dass wir das ein bisschen dezidierter sehen. Und wir haben hier auch die Personalschlüssel, das heißt die fachliche Qualifikation und die Aufwertung der Erzieherausbildung mit reingebracht. Ist natürlich leider, wir waren damals in Bochum schon mit Bildung relativ weit vorne, wir haben aber diesen Bereich Bildung nicht mit eingekriegt und mussten das überarbeiten, glücklicherweise muss ich sagen, weil hätten wir da die Anträge, wir hatten 40 Bildungsanträge, hätten wir die so also vielleicht durchbekommen oder sagen wir es verdrittelt durchbekommen, hätten wir einen relativ großen Textumfang gehabt für das Wahlprogramm. Also ich persönlich bin jetzt mit der jetzigen Neubach-Version zufrieden. Andere Parteien haben wir natürlich auch. Also vielleicht sind wir kurz, fürst du noch aus, warum wir jetzt im Jahr deutlich kürzer zu haben. Wir hatten die Angst, dass wir bei umfassenden Bildungsanträgen im Prinzip nicht durchkommen. Dass im Prinzip vom Life Survey vielleicht die Entscheidung fällt, Bildung fällt raus, kommt Platz 10 und man kommt nicht rein. Da haben wir gesagt, das müssen wir im Prinzip machen, das Programm. Wir haben im Tellerrand verschiedene AKs oder SGs oder Squads von verschiedenen Ländern, die arbeiten, also ganz intensiv arbeiten die Bayern, die Berliner arbeiten intensiv mit dran, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg sind Länder, die da sehr auch an diesem Programm mitgewirkt haben, Hessen, Thüringen, für den Schulbereich hat Thüringen sehr aktiv mitgemacht. Natürlich ist der Hintergrund, wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, wie könnte denn ein Bildungsprogramm so aussehen, dass wir die Möglichkeit haben, weiterzukommen mit diesem Bildungsprogramm für einen Parteitag, haben dann das Ganze zusammengeschrieben, haben das komprimiert, haben dann das Wahlprogramm 2013 als Essenz aller AKs gemacht im AG Tellerrand und somit natürlich auch, was der Stand, dass die Bildungskoordinatoren in den Ländern natürlich auch Werbung gemacht haben, gesagt haben, das ist das, was wir gemeinsam erstellt haben und deshalb hatten wir auch die breite Zustimmung. Wir hatten hinterher fast 100% bei der Wahl in Neumarkt Zustimmung zurückgebracht, weil es im Prinzip schon in den Filtern vorher bei den in den Ländern halt eben schon diskutiert wurde und entstanden ist. Wir haben uns aber wirklich überlegt, dass wir das Ganze etwas straff zusammenführen und haben also da immer mehr rausgenommen und deshalb wollte ich mal zeigen, vorher der frühkindliche Bildungsbereich ist ja nur ein Teil der frühkindlichen Bildung gewesen, es waren noch mehrere Anträge zur frühkindlichen Bildung in Bochum, ist da letztendlich nur dieser eine Text, den wir am Anfang gesehen haben, herausgekommen. Von daher sehr aktiv die CDU. Ich nehme natürlich am Ende immer noch mal die anderen Parteien so ein bisschen mit in den Fokus rein. Haben eigentlich nicht sehr viel. Auch das Wahlprogramm der CDU ist schon relativ schwierig, weil die Internetseite funktioniert einfach nicht. CDU plus ist. Aber ich habe etwas gefunden dazu. Bildung und Erziehung sind gerade die sozialen Nachteile der Kinder, die gleich nach der Schanzenbereich. Das sehen wir sicherlich genauso. Und eine gute Vorbereitung und Übergang in die Schule, hat sie fast geschrieben, komm. Dabei liegt die Sonderschwerpunkt dafür, ist halt der Weg der Sprachkompetenz. Eine engere Verzahnung von Flug- und Schulstabbildung stärkt den Bildungsaspekt der Kindertagesstätte. Und schwierige, liebevolle Formen sind miteinander zu vernachlässigen. Könnte man hinterstehen? glaube ich, d'accord. Das ist auch der Wort frühzeitige. Ja, ja, gut, das ist die Definition der Wörter, also wir waren ja ein. Also nochmal, wenn ihr die Wahlprogramme seht, die unterscheiden sich von den Parteien her nicht so sehr. Ja, das ist also, es gibt keine ganz großen Unterschiede, gerade bei Studiengebühren schon. Bei Studiengebühren ist die CDU immer noch der Meinung, Studiengebühren einzuführen, aber ansonsten gibt es keine so großen Unterschiede. Die Frage ist, welches Engagement die Parteien anbringen, das auch umzusetzen. Ja, das ist es. Und wir haben hier, also ich habe jetzt hier zum Beispiel den Flyer der SPD-Bundesfraktion. Dazu, hier sieht man auch verschiedene Aspekte, zum Beispiel die Fachkräfteoffensive, die auch in diesem neuen Wahlprogramm, diesem Bürgerwahlprogramm mit drin steht. Bildung von Anfang an, um einfach mal so ein paar Schlagworte rauszunehmen. Das ist die Rückseite des Glas, haben wir auch gesehen. So viel geschafft, aber dann ist ja ein Ziel, Ausbau, Bildung und Betreuung auch in Krisenzeiten. Also da würde ich, wenn ich diesen Flyer durchlese in Ruhe und Zeit dazu durchlesen, würde man sagen, da kann man zustimmen. Die Frage ist halt nur, wie glaubwürdig und wie intensiv die Parteien dann halt eben ihre Programme umsetzen. Ja, da würde man dann, könnte man schon Fragezeichen hinterstellen. Ja, die Grünen, es ist auch so, Aufgabe der Bildungsanrichtung ist Begeisterung und Wissensdurst zu erhalten und Kinder in allen Unterschiedlichkeiten zu fördern. Ja, die haben das im Prinzip gleiche Aussage, verschiedene Worte gewählt. Dafür brauchen wir zuerst aber auch beste Kinderplätze, um Kinder schon früh fördern zu können. Ja, wer seine Brille vergessen hat, ist natürlich nicht egal. Aber nochmal. Ich brauche keinen Passwasser mehr. Ich hatte ja gedacht, das wäre so eine 10-Meter-Leine. Ja, Ich stelle die Daten hinterher nochmal auf die Internetseite, dann könnt ihr das gerne so auch nochmal durchgeben. Ja, ich hoffe, dass hinterher so ein paar Links irgendwie folgen. Nein, einige. Ja, also irgendwo ist mit ein paar Links. Wir wollen den Rechtsanspruch angemessen finanzieren und der Rechtsanspruch auf den Ganztagesplatz fördern und so. Das ist also im Prinzip das, was also auch im Regierungsprogramm steht. Wir haben hier eine Battlecard erstellt, also eine. Die ist noch nicht ganz fertig, da arbeiten wir noch dran, aber das ist hier vielleicht mal, um euch sind, hier ist der Link dabei, den rufe ich jetzt nicht auf den Link, auch aus mangelnder Internetverbindung heraus, aber die Battlecard sollen wir erstellen, nur man muss sagen, Neumarkt ist jetzt 14 Tage her, dann war letzte Woche auf Pfingsten und ja, und dann haben wir noch ein paar andere Sachen, die wir machen müssen, deshalb schleppt das alles ein bisschen, wir müssen da ein bisschen intensiver arbeiten, dass die Battlecards für alle Bereiche, das wären so circa 10, 15 Battlecards, dass die bald fertig sind, aber wir sind mit angefangen. Wie sehen die aus? Sind die standardisiert oder macht das hier? Wir sind, Piraten ist wenig standardisiert. aber ich werd mal die Standards einführen, wenn man sagt, das ist nicht Standard. Weil da brauchst du sehr weit mit bei uns. Ja, aber die haben auch die Standards sehr weit. Also es gibt so ein einheitliches Level. Ja, es ist noch kein einheitliches Layout geschaffen worden. Es gibt Battlecards aus dem letzten und vorletzten Jahr. Es gibt, wenn man das Thema Battlecards in Wiki eingibt, ist ein Wiki-Profil, dort sind die Vorlagen drin und die habe ich auch verwendet. Das Battlecard war die Kita-Battlecard. Nicht wirklich fertig, aber so als Muster. Als Muster. Schick dir mir das. Ich schrieb mir dann zurück. Kannst du mir bitte das Template geben? Also. Also wer bei Wiki der Piratenpartei reinschaut, statt der Battlecards rein, bekommt also gleich den ersten Link und dort ist dann halt eben unter der Open-Source-Software, ich weiß nicht, Scribus oder sonst irgendwas, steht die Vorlage und da arbeiten wir jetzt dran. Aber das, also eine grobe Battlecard ist fertig. Die Battlecards bleiben halt ganz einfach und schlicht. Wir haben alles eigentlich. Und sie sind ja in erster Linie nicht für Leute, die an den Stand kommen, sondern für die, die am Stand stehen, weil auf der Rückseite dann die Hauptpunkte stehen, die als Erklärung für jemanden, der mit dem Thema jetzt nicht so gut auskennt, aber am Stand steht. Also sie sind nicht fürs Publikum, sie müssen nicht irgendwie beruhigt oder toll aussehen, sie sind für uns. Argumentation sind also, sie. Also kann wirklich in der Verbindung noch ladbar sein. Auch wenn das ein Gottpacki hat, Rechnung die zahlt oder was denn. Das ist aber auch mal gewusst. Das ist mal der Vorstand schuld, ne? Ja, der Vorstandsvorsitzende der Piratenpartei und eine ungedrosselte offene LTE-Verbindung haben. Ja. Aber wir sehen, die Wartezeit ist da auch letzte Woche. Von daher, schade ist, dass wir sind ja zwangsläufig immer auf Internet angewiesen. Ich habe sicherlich auch irgendwo ein Recht, dass wir darauf versuchen, das lange dauern, aber. Ich habe sie gerade hier. Zwei. Der Martin hat es gerade. Ja, ja, weil sie. Ja, genau. So, ich war ihr. Ja, genau. Telefon. Ja, der denkt super. Also so sah sie aus, so finde ich sie attraktiv, ja, als DIN A6 und nach vorne und Rückseite haben wir drauf. Das ist jetzt nur die Prä-Version, ne? Also das ist jetzt erstmal, die habe ich dann nach und neben Aktion mal geguckt, wie kann man das machen, wie könnte das aussehen. Und eine der nächsten Aufgaben unseres Agitator-Design hat eben zu jedem Thema diese Karten zu erstellen. Aber ich wollte gerade fragen, da ist aber nur die alte Karte eigentlich. Das ist jetzt Kita und Co. Ja. Also wird dann halt noch zur Schule etwas kommen, zur Inklusion, Kirche und Bildung und und. Ne? Und da hätte man vielleicht so 10 Sätze-Karten zu den verschiedenen Themenbereichen der Bildung. Aber das ist ja die Arbeit. Also gerade das in diese Form auch einzubringen, der Inhalt ist nicht unbedingt so das Problem, das haben wir auch innerhalb unserer Gruppe im AG, ich kann auch am Bund zusammenkriegen, aber es ist halt schon so die Form und das. Das war ein Beispiel. Das ist auch da und ich denke mal in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten werden die finalen Versionen fertig sein. Also, am besten nach der Wahl. Ja, also nach der Wahl sind sie dann. Vor der Wahl. So, ja, gehen wir mal durch. Weiß ich schon ein bisschen schon rum. So, Piratenschule. Wir haben hier den Bereich Schule. Der Bereich Schule umfasst eigentlich den größten Bereich in unserem Wahlkursprogramm, besteht aus 5 Modulen. Die 5 Module sieht man hier auch nochmal in dem Vortrag, das sind diese 5 Kreise, die 5 Module. Der Link, den brauche ich jetzt nicht aufrufen, wir haben hier Blick über den Zaun gelegt, da sind Schulen mit alternativen Konzepten zu finden, auch unter anderem der Laborschule in Bielefeld, die für uns immer ein attraktives Vorbild war für Schule, da komme ich auch gleich nochmal zu. Da habe ich nämlich noch einen zweiten Vortrag, der da einläuft zu Thema Schule. Hier finden sich einige Beispiele, wie Schule durchaus piratenähnlich laufen kann. Dann will ich mal gucken, ob der zweite Vortrag läuft. Jetzt habe ich einen Prezi-Imprezi gemacht. So. Ich bitte die Langsamkeit der Verbindung zu entschuldigen. Gibt es diesen Vortrag nicht auch offline? Man kann sich das downloaden. Das Problem ist, dass du den komplett downloaden, also inklusive aller Videos und so weiter und so fort, bezahlen musst. Wie viele Megabyte sind das? Ja gut, mit den YouTube-Videos, also der eigentliche Vortrag hat nicht viel, weil hier sind ja ein paar Bilder drin und so, das sind ein paar MB. Aber die YouTube-Videos sind halt mehr und wenn du das bezahlst, bist du halt diese Offline-Version. Aber wie schon gesagt, das Problem ist, ich guck da mal. Wir müssen gleich nochmal eine Internetverbindung bearbeiten. Soll ich mal in meinen Ausdruck gehen? Ja. Ich habe Edge. Hast du auch noch Edge? Nee. Nicht? Ich habe auch 3G. Ja, also, ich habe jetzt mit G. Was bist du? Telekom. Ja, steht hier nicht. Ich bin auf Telekom nicht getrostet. Nach 300 Jahren. Das ist ja nicht genau. Ich weiß nicht. Aber da liegt noch so ein Handy-Gag, jedes Mal. Siehst du den schon, gemeint? Was ist das? Wie heißt er denn? Nein, ich komme raus. Ich sehe ihn nicht. iPhone ist das halt. Und da, der braucht eine Weile nicht für das. iPhone und Android, ja. Sind auch nicht nochmal cool, oder? Ja, das ist ja ein normaler. Das ist ein verdammt. Jetzt musst du dein Passwort nicht mehr sagen. Jetzt, du musst dein Passwort nicht mehr sagen. Achso, Entschuldigung, Bubble. 3738. B. Bubble. Genau. Mit Doppel-B. Ja. Mit Doppel-B? Ja. Bubble. 3738. Lass mal. 3738. Habe ich. In seinem Alter kann ich etwas sterben, glaube ich. so, probieren wir mal, zack, dann wird das Bild da sein. Jetzt nur mal gucken, ob. Ah, das sieht schon besser aus. Ey, ey, du hast ja echt eine geile Verbindung. Applaus! Du bist mein Retter. So, dann kommen wir gleich in den zweiten Kopf aus der Schule rein. Ich habe hier im Prinzip, ich hatte schon eine Pressedokumentation zur Schule in der Nähe, die habe ich jetzt noch umgearbeitet, sodass man im Prinzip so, was ist eine bratige Schule, in diesem Wort auch erkennen kann. Ich komme dann aber gleich nochmal auf die einzelnen Punkte im Wahlprogramm zurück. Es gibt die Piratenschule, da hat sich 2010 hat sich der AK schon damit auseinandergesetzt. Das waren die ersten Versuche zum Landesparteitag 2010. Das hier steht so ein bisschen die Entwicklung drin. Auch hier hatte damals Joachim Paul und Moni, die haben halt alle im Landtag sitzen, hier einiges für weiterführende Schule zur Grundschule entwickelt. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtiger ist die Vorstellung, so, im Prinzip das Problem, was wir im Moment bei der Schule haben, und das ist diese Schwierigkeit, die Diskussion auftaucht, die wir sehr viel haben, Schulen müssen zum Teil geschlossen werden, Grundschulen auch, aber auch weiterführende Schulen, weil die demografisch schon wandeln, das Umschlagargument natürlich im Prinzip. Das wird sicherlich auch in der Wahl das größte oder den größten Diskussionspunkt gehen. Wenn man irgendwo am Stand ist, dann wird gesagt, Mensch, unsere Schule, unsere Grundschule soll geschlossen werden. Was tun die als Piraten dafür war und was die setzt durch den Verein? Gerade in NRW, wir haben in NRW diesen Schulkonsens, den Schulfrieden geschlossen, der dann aber kein Schulfrieden ist, weil halt immer wieder Schulen geschlossen werden, die vielleicht aus unserer Sicht funktionieren könnten. Es werden pädagogische Konzepte angesetzt, wo Inklusion mit drin ist, wo die Eltern nicht mitgenommen werden. Da kommen wir gleich nochmal zu. Vor allem gehen die Eltern auf die Barrikaden. Die Eltern gehen auf die Barrikaden. So. Aber hier nochmal, also das sind die Zahlen, und ihr seht, wenn ihr das gut seht, dass halt eben teilweise bis zu 30% die Geburtenzahlen zurückgehen. Und gerade hier in dem Bereich, wo ich herkomme, also hier, das ist mein Wahlkreis, ist es sehr stark. Paderborn zum Beispiel gewinnt dazu, das ist auch wirklich, die Zahlen sind ja schon ein bisschen älter, aber das Paderborn gewinnt dazu, die kommen von 140.000 Einwohnern auf 160.000, aber wir haben dann wiederum viele Bereiche, die auch im Sauerland oder hier auch in Recklinghausen, Borsten, die dann halt auch sehr stark betroffen sind von dem demografischen Wandel. Dann hatten wir das Wahlprogramm zum Landesparteitag 2010. Und hier sind schon die ersten Aspekte, die auch heute im Wahlprogramm mehr oder weniger drinstehen. 2010 oder 12? 10, das war damals 10. 12 war ja dann sozusagen, war ja dann die Regierung, SPD wurde ja nochmal gibt. Es gab nochmal die Neuwahl 2012. Ja. Ne? Das war 10. Also Schullaufbahn über Plan und fließend zu absolvieren, das war im Prinzip einer der Grundgedanken, die für das 2010er Programm aus 2009 entstanden sind. Umfassendleitung von herkunftsbedingten Leistungsunterschieden, dies gilt es in der sekundarischen Vereins zu berücksichtigen, erlebt gerade statt besser eine Schule der unterschiedlichen Geschwindigkeiten vor. Dazu werden die Klassenverbände nach einer zweijährigen Unterrichtsstufe zugunsten eines aktiven, flexiblen Kurssystems aufgelöst. Dieses flexible Kurssystem finden wir heute in unserem Wahlprogramm auch noch. Da komme ich aber gleich nochmal zu flexibel. Das flexible Kurssystem. Mangelhafte Leistungen einer bestimmten Zahl von Fächern haben nicht mehr die Überholung der Klassen zur Folge. Das ist im Prinzip dieses Piratenkonzept, dass wir sagen, ich will es mal versuchen, relativ einfach zu beschreiben, weil es gibt da noch nicht so viele Vorgaben, die man präsentieren kann. Ich habe einen Englischkurs. Ich habe für jeden Teil-Lernschritt habe ich ein Zertifikat, was ich mache. Da geht es nicht um die Noten. Es ist über Führerschein, ich bestehe oder ich bestehe nicht. Und dann kann ich ja gucken, wie weit ich diesen Zertifikat bekomme. Je nach Stand meines Wissens, je nach intellektueller Leistungsfähigkeit und dann nach Lust und Motivation. Und dann kann ich halt verschiedene Zertifikate erreichen, die dann halt eben in der Kombination mit anderen Zertifikaten den möglichen Schulabschluss bilden. Der hat auch genau dieses Modell betrifft. Also hier ja auch wirklich neu angelegt. Das ist halt ja, ein genau. Unzertifikat. Der ist am Anfang. Ja, ich weiß nicht, der zeitliche Ablauf da war. 2010. Ihr müsst ja sehen, das ist der, es ist der Landtagswahlkampf 2010 gegeben, dann ist natürlich die Arbeit von 2008, 2009 wieder mit einschließt. Ja, genau. Also von daher. Dass es dann halt eben einen Grundkurs gibt, dass da die Grundbildung schaffen wird und dann kann er mal auch geschockt werden, weil. Hintergrund ist, bisher ist es so, das habe ich selbst bei mir erlebt, ich hatte alle Fächer damals auf dem Gymnasium, hatte ich 2 und in Englisch hatte ich 6. Ja. So, das war für mich das Ende. Nein, von heute noch. Das war für mich. Applaus. Also ich hatte, ja, das mag durchaus sein mit Englisch, das ist jetzt nicht meine Stärke. Aber nochmal, es war so, dass ich dann im Prinzip die anderen guten Leistungen, die ich gebracht habe, überhaupt keine Frage war, sondern das Englisch war das Kriterium, in der Orientierungsphase aus dem Kurs heraus, aus der Schule heraus zu fliegen. Das wäre heute, nach unserem Kurskonzept, und es gibt das in der Laborschule ansatzweise ähnlich, in der Laborschule Bielefeld, wäre das nicht möglich. Ich würde sagen, gut, Englisch kann ich halt nur die Grundzertifikate abschließen, die kriege ich dann mit Mühe und Not, aber ich kriege sie. Dafür habe ich andere Zertifikate, Mathematik und kann mich da halt eher spezialisieren und komme da weiter und muss ich die Schule wechseln. Das ist der Punkt. Ich liebe Drama nicht. Bitte darum, meine unqualifizierten Äußerungen zu löschen. Ja, jetzt, okay. Jetzt bist du nochmal aufgenommen, extra. Woher hat man dein Gesicht nicht gesehen? Jetzt sieht man das. Also, wir haben. Ich habe noch eine Frage dazu. Ja. Aber wie ist das? Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man gewisse Grundlagenfächer da auch absolvieren musste. Stimmt das nicht? Oder? Ja, Moment, wir haben das Kurssystem noch nicht, aber wir sind ja Partei. Wir sind ja nicht, wir machen ja keine Lernpläne oder Bildungspläne. Das ist ja schon mal neu. Wir würden sagen, wir würden es so gestalten. Man müsste natürlich gucken, welche Zertifikate brauche ich, für welchen Schulabschluss, für welchen Berufsabschluss, den ich dann erreichen will, beziehungsweise für welche Ausbildung, die ich anstrebe. Da haben wir natürlich noch uns keine Gedanken gemacht. Wir haben zwar viele Lehrer bei uns, die dann auch vielleicht eine dezidierte Meinung dazu haben. Aber wir erstellen ja, wenn wir in der Regierung sind, dann werden wir das natürlich komplex erstellen. Okay, also im Wahlprogramm steht da schon was von den Zertifikaten drin jetzt? Oder? Ja, ja? Ja, wir haben, das komme ich gleich noch dazu. Okay. In dem ersten Vortrag, wenn wir da was dazu kommen. Wir haben also hier dieses Mentorensystem, diese individuelle Förderung, die Unterstützung auch durch Mentoren an der Schule, die halt eben bei Leistungsschwächen unterstützen, Hilfestellung geben der Qualifizierung. Das war 2010 schon drin, das haben wir im Prinzip jetzt schon wieder mit drin. Das ist diesmal von den Thüringern gekommen, ihr werdet das gleich sehen. Im Prinzip ist das sehr interessant. Das ist ja unabhängig jetzt von den Leuten entstanden, die das aktuell gemacht haben in der AG Tellerrad oder der Bildungs-AKs. Wir haben das also sicherlich dazu genommen und gesagt, jetzt gucken wir mal, was in NRW gemacht hat 2010 und bauen darauf aus. Sondern das, was wir erstellt haben, ist relativ unabhängig von dem entstanden. Die Grundideen waren bekannt und wir haben uns nicht vorgenommen. Wenn man dann aber die Schriftversion 2010 und 2013 vergleicht, stellt man fest, im Prinzip gibt es so eine Grundidee, die sich immer wieder fortsetzt, auch wenn man gar nicht drauf aufbaut. Das heißt also, das scheint eine piratige Grundidee zu sein. Die Unterstützung der Lehrer, nicht lernendes Personal, wesentlich von individueller Förderung. Das ist damals noch individuelle Förderung, heute würde man vielleicht schreiben, Inklusion. Ne? Auch die Kopfnoten waren 2010 noch ein Thema, wir hatten damals noch die Kopfnoten. Und das ist auch der Aspekt, Benotung und Bewertungskriterien, die war damals schon kritisiert. Ne? Differenzierung halt eben durch Noten wollten wir eigentlich nicht. Insbesondere in einem künftigen Kurssystem sind detaillierte, aufgeschriebene fachliche Bewertungen wünschenswert und darauf aufbauen, gezielt die weitere Kurswahl vorzunehmen. Das ist die steht heute zwar nicht im Wahlprogramm drin, ist aber die Basis dessen, was wir geschaffen haben. Und die finden wir in der Laborschule. Achso, das ist jetzt hier. Rainer, ich kann es jetzt nicht, also ein bisschen kleiner machen, aber Rainer, du kannst das Bild mal erklären. Ist es da jetzt? Ja, gut, ich denke, es gibt, das ist vielleicht auch bekannter. Wir sehen eigentlich das Problem, dass wir sehr standardisierte Prüfungsformen haben in der Schule, Zentralprüfung etc., wo also alle Schüler im Grunde die gleiche Aufgabe erfüllen und mit den gleichen Bewertungsmaßstäben bewertet werden. Und das ist für die Individualität der einzelnen Schüler eben teilt die einen, die das eben erfüllen, die sind dann toll, fühlen sich gut, und die das nicht erfüllen, vielleicht wieder Bild im Englischen, die sind auf Lauf frustriert eigentlich, weil sie nicht motiviert werden durch diese Bewertung, sondern eigentlich eher frustriert. Und das war so ein interessantes Bild, was so ein bisschen zeigt, wie sinnvoll ist es eben in einer sehr, also in der homogenen Leistungsklasse sozusagen, verschiedener Leistungsstufen, verschiedener Hintergründe, dann dieselben Aufgaben zu stellen, um eine Standardisierung des Ergebnisses zu erzielen. Genau. Jetzt haben wir zwei Fragen. Ja, meine Frage ist, ist das nicht alles auf der Waldorf-Philosophie sehr ähnlich? Also der Schleimstoffe? Also, komme ich da vorhin drauf. Ich hebe es mal auf, wenn ich wieder Borschen nochmal nehme. Ich hatte eine Frage, ich hatte, wollte eine Ergebnis zu deiner machen, die aber selber ausgeführt hat. Ja, dann kam 2012 zur Neubahn, wo ja dann auch, also der damalige Aktenbildung NRW, mit Joachim Paul und Birgit und Moni sich dann alle zur Wahl gestellt haben innerhalb der Partei und dann auch dementsprechend Sitz gekriegt haben und jetzt im Landtag sitzen und jetzt nicht mehr beim AK-Bildung sind, was ich sehr eigentlich und schade finde. Und wir treffen uns hier regelmäßig im Landtag und das geht eigentlich ganz gut. Mittlerweile ist die Verbindung ganz gut. Und ich muss sagen, wir wurden von der Fraktion sehr, sehr gut unterstützt bei dem Bildungswahlprogramm Antrag in Neumarkt. Also da wurde ordentlich gepusht, dass wir diesen Programm machen. Klaus Hammer fehlt, hast du vergessen. Der fehlt uns wirklich. Ja, Klaus fehlt uns auch, das stimmt. Weil Klaus ist ja noch da. Ja, aber du mir in der Arbeit nicht mehr machen. Ja. Es gibt eine Schule, die Laborschule, wo, mit der ich eigentlich eine enge Verbindung habe, denn ich habe in Bielefeld studiert und ich habe Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Bielefeld studiert, ein Praktikum auch an der Laborschule machen können. Das ist die Laborschule in Bielefeld. Das ist eine staatliche Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen und seit 1974 nach der Vorstellung der Leitung der Laborschule endlich gegründet. Man sieht hier, das sind mehrere Klassenräume, das heißt, ja. Ich wollte das kurz auch aufmerksam machen. Der Atlantische Volk, die fünf Stunden, wird quasi jeder. Ja, ja. 20 Minuten. 20 Minuten. Okay, wir haben. Ja, es gibt keine Pause. Also, man sieht das hier in den Fotos der Laborschule, man sieht schon das offene Konzept. Das heißt, also dort in der Laborschule sind Jahrgänge von 0 bis 10, also auch den Grundschulprimarbereich, auch sozusagen so eine Vorschule ist. Wird integriert, es ist auch ein offenes Nachmittagsangebot da, was die meisten, also 90% wirklich auch annehmen. Es ist eine sehr attraktive Lernumgebung, das heißt, also man hat hier die Klassenzimmer, wo ist auch Klassenzimmer, das sind eher so Lernwerkstätten, wo es sehr attraktiv ist, diesen Schulbereich zu nehmen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, man sieht es hier auch nochmal, die sind da abgetrennt, die Bereiche. Und hier wird halt gelernt nach einem Themenschwerpunkt. Das heißt, also man sagt zum Beispiel, wir wollen Kleidung erstellen. Wir haben Auftrag bekommen, Kleidung zu erstellen. Da gibt es Leute, die können gut nähen, es gibt Leute, die Mathematik, die Schneidemuster gut erstellen können, es gibt Leute, die im Designbereich, die Werbung machen können, die im Englisch gut sind. Und so braucht man ganz verschiedene Qualifikationen, um an diesem Thema zusammenzuarbeiten. Und die Leute, die besser sind, die halt intellektuell leistungsfähiger sind, die können eventuell halt eben diese Mathematik-Sachen machen. Und die halt nicht so stark sind, die machen Aufgaben mit den Nähen, die halt eben von ihrer Qualifikation her besser können. So können alle an einem Thema arbeiten und dementsprechend verschiedene Qualifikationen erreichen. Ja, ja, das reicht auch, aber das, wie schon gesagt, da könnte man schon alleine hier einen Vortrag von 2 Stunden machen. Ist das jetzt Evolution gewesen oder ist das tatsächlich schon vor 40 Jahren mit dem Konzept begründet? Ja, der Witz, ich hab YouTube, das wollte ich eigentlich einbinden, das wurde 1976 erstellt. Da sind Kinder oder Jugendliche, die dieses präsentieren, gibt man bei YouTube Laborschule Bielefeld ein und dann findet ihr sozusagen unser Wahlprogramm, was wir fordern, schon 1976 von den Schülern vorgetragen. Ja, das ja, habe ich auch im Kopf geschüttelt, habe gesagt, ey, zu meiner Frau, guck mal, das ist genau das, was wir fordern, 1976. Also das ist dann die mittlere Wahrheit und da kriegt man wirklich also das Grauen. Das ist ja das, was Brecht sagt. Brecht sagt halt irgendwie, dass es seit Jahrzehnten halt in der Diskussion ist. Es stoppt und es wird einfach nicht. Es stoppt 40 Jahre. 40 Jahre stoppt es. Können wir mal ganz kurz das eine Video haben? Ja. Das war dem selbstständigen Großort bewusst. Revolutionär war das ist in der Schule. Genau. Ja, aber das ein offen ist. Die sitzen zusammen und kriegen auch mit, was die anderen vielleicht machen zu dem Thema. Leiser zu sein. Ja, wir haben die Schule mehrfach besucht, ja. Und wir haben festgestellt, das klappt. Die sitzen dann krass nebeneinander ohne Trennung und leise, weil die Respekt haben vor der anderen Klasse. Jetzt mal die Konzepte. Man sieht hier nochmal die Gegenüberstellung der Laborschule und des privaten Konzepts. Wir haben also hier einige Schulsysteme, keine Klassen, maximal 15 Schulen, flexibles Kurssystem, keine Noten, sondern ein Zertifikatsystem, kein Sitzenbleiben, fächerübergreifende Angebote und Praxis lebt wirklich bei orientiert Arbeit, flexibler Ganztag. Und das ist im Prinzip das, was die Laborschule war. Keine Gruppengrößen, Profilbildung und bei Leistungsländern, keine Noten zum Beurteilen, keine Sitzenbleibenschule. Also man sieht, es ist relativ nah bei uns. Und deshalb haben wir auch die Laborschule immer bei uns mit in den Fokus. Ist das auch so ein modularer Aufbau in der Laborschule? Also ja, die haben ja den Lehrplan. Sie haben einige Freiheiten in diesem Lehrplan aufgrund einer Versuchsstatus, den sie mit der Universität haben. Da können sie schon ein bisschen was anderes machen. Sie müssen sich aber grundsätzlich an dem Lehrplan schon orientieren. Also eine gewisse Leistung müssen natürlich am Ende der Klasse 10 gebracht werden, um den Sekundarabschluss zu bekommen. Das ist praktisch vergleichbar. Immer noch die alte Schule. Ja, es sind immer noch, in der Klasse 10 musst du halt gewisse Leistungen im Rahmen Englisch, Mathematik bringen, die müssen die auch bringen. Ne? Ja, aber die sind schon sehr weit befreit, die nehmen den Jahrgang Prüfung nicht teil. Das heißt, bei denen stelle ich das wirklich erst in dem Zeugnis der 10. Klasse. Sie brauchen ein Abschlusszeugnis für weiterführende Schulen, aber dazwischen ist das alles schon sehr anders. So, also hier nochmal der individuelle Bildungsweg, morgen sind wir warten, ne, ich habe das auch nochmal hier. Das sind jetzt übrigens die Originalauszüge aus dem Wahlprogrammantrag, das ist der erste Block. Bildung, Lernform, selbstständiges Lernen, Lernziele, flexibles Kurssystem und das Mentorensystem. Steckt was drin, was wir eben hatten. Dann haben wir längeres gemeinsames Lernen. Das ist auch in dem Aspekt mit drin, da haben wir auch ganz in der Vorschule. Was Neues bei uns ist der Berliner Aspekt der Mehrsprachenförderung. Dieses Modul ist von den Berlinern mit eingebracht worden, was ich aber auch sehr interessant und sehr attraktiv finde, den dualen Unterricht zu nehmen und schon vorhandenen für Sprachfähigkeiten zu nutzen. Also nicht Kinder sozusagen eine dritte französische Fremdsprache neben ihrer Muttersprache oder ihrer angelernten Sprache zu haben, sondern diese Kompetenzen mit zu nutzen. Ich denke, wir können das dann, wenn ihr den Link dann klickt, auch nochmal nachlesen. Wir haben natürlich auch die Inklusion in der Bildung, wobei das ist der Aspekt, der wirklich anders ist bei allen anderen Parteien. Wir sagen, dass Inklusion auch bedeutet, die Wahl zu haben für eine Förderschule. Während alle anderen Parteien ganz klar sagen, wir wollen keine Förderschule mehr, sagen wir akzeptieren, dass wenn Eltern und ihre Kinder und Pädagogen die Entscheidung treffen, Kinder in einer Förderschule unterzubringen. Wir sprechen uns klar für die Förderschulen aus, wenn sie gewünscht und notwendig sind. Das machen andere Parteien nicht. Andere Parteien sagen, wir wollen das nicht. Es ist ein Einsparungsmodell. Wir haben am Mittwoch im Landtag ein Thema dazu. Das ist ein reines Einsparungsmodell. Diese Förderschulen ohne den finanziellen und pädagogischen Bau der Förderschulen in die bisherigen Schulen zu integrieren. Das ist für uns ein Rückschritt und deshalb haben wir hier einen ganz großen Aspekt, freie Wahl der Schulart. Das ist ein Aspekt, der wirklich ganz anders ist als bei anderen Parteien. Dann können wir auch stolz sein, dass wir da Inklusion definieren. Also Inklusion 2.0. Förderschule definieren. Bitte? Also Förderschule, es gibt ja verschiedene Förderschulschwerpunkte. Es gibt ja für soziale, emotionale Intelligenzgeschichte, es gibt für geistige Behinderung und da gibt es verschiedene Förderschwerpunkte. Die früheren Sonderschulen, wo auch heute durchaus zum Beispiel bisherige Hauptschulabschluss machbar ist. Die heißen jetzt Förderschulen. Ich weiß gar nicht, warum vor einigen Jahren ist da der Wechsel gekommen von ältere Mitbürger, sprechen auch von Sonderschule. Und die wird dann halt eben inkludiert aktuell in die bestehenden Konzepte von Sekundarschule, Gesamtschule oder auch von Real- und Hauptschule. Ne? Mit denen da zukünftig Wirkung. Problem ist aber, dass der Personalschlüssel und der pädagogische Oberbau nicht mitzieht. Und deshalb sind im Prinzip sowohl die Eltern als auch die Kinder als auch die Pädagogen eigentlich für die Abschaffung der Förderschulen. Wir haben aber in diesem Jahr jetzt, zum Beispiel im nächsten Schulrechtsänderungsgesetz, keine Möglichkeit mehr, die Förderschulen bestehen zu lassen. Wenn sie nämlich kleiner als 144 sind, müssen sie aufgelöst werden. Die Förderschulen sind alle kleiner als 144 Schülerinnen und Schüler. Sodass es also demnächst keine Förderschulen mehr gibt. Und das ist eine kalte Inklusion, nennt man das. Das bedeutet, Schüler werden mit einem Förderschwerpunkt in die Schule aufgenommen, kriegen aber die Förderung nicht. Und das platzt uns natürlich in die Ohren. Deshalb haben wir im Prinzip diese kalte Inklusion uns dagegen gestellt und gesagt, wir wollen. Wer möchte ja mit dem nötigen pädagogischen und finanziellen Oberbau, wir wollen aber halt eben für die Kinder, die halt in der Förderschule bleiben wollen oder in die Förderschule gehen wollen, die Möglichkeiten ermöglichen. Du hast schon fast irgendwie meine Frage beantwortet. Ich habe ja 2010 auch mit dem Schülerverband gearbeitet und Ich meine mich zu erinnern, dass die Förderschule, genau wie du das sagst, diese kalte Inklusion, ja, das eigentlich favorisiert worden ist 2010. Ist das jetzt? Ist immer noch, es wird favorisiert, kalte Inklusion, es gibt keine finanziellen Strukturen, dass man im Prinzip die Klassenbusse ist etwas kleiner, etwas geringer, aber das, was eine Förderschule leistet, diese intensive pädagogische Arbeit, kann nicht passieren. Ja, und die Stadt muss sich dann dem Kostenproblem gegenüber, auch wenn diese Förderschulen alle niedriger sind als 144 Schüler, dann sind das Schulen, die relativ viel kosten. Ja, klar. Du brauchst Gebäude, du brauchst Heizung, Elektrik, Personal. Steht auf der Weltkarte drauf. Bildung ist nicht billig. Wir müssen in Bildung investieren. Das ist der OECD-Vergleich. Ja, aber die Gemeinden leiden ja auch unter. Ja, die müssen natürlich finanziell ausgestattet werden. Langfristige Finanzierung. Ja, wir haben ohne weiteres dann volkswirtschaftlich sogar wieder ausrechnen. Aber nochmal, wir sind im OECD-Vergleich. Der Hinzmann, wir hatten das besprochen in der letzten Sitzung, weil natürlich wir im Bruttoinlandsprodukt hinter den USA Platz 2 in der Welt stehen. Natürlich mit unseren Ausgaben recht hoch, aber im Vergleich, sage ich mal prozentual, liegen wir nur im Mittelfeld. Wir können uns das erlauben. Wir sind einer der reichsten Länder und wir können uns mehr Geld für Bildung erlauben. Sage ich das einfach, klack, bang. Da müssen wir uns andere Sachen nicht erlauben und so. Also da habe ich noch nie über die Finanzierung Gedanken gemacht. Das muss einfach sein. Da braucht man gar nicht über das Wie oder das Ob fragen, sondern das Wie, das überlasse ich dann den anderen. Zu unserer Anzahl der Schüler relativ gering ist, der Kostenfaktor nicht in einem anmaßungs Maßstab. Wir haben die andere Partei nochmal, SPD, ganz klar die Schule, also eine Schule, Ganztagsschule, favorisiert natürlich die Sekundarschule und die Gesamtschule. Dann haben wir die Grünen, egal, einfach bei SPD schauen. Ja. Die wollen natürlich, die FDP möchte das mehrgliedrige Schulsystem erhalten, was halt vielleicht nochmal schön ist, die wollen halt mehr Eigenverantwortung in der Schule, wo ich also auch sagen kann, bei der Demokratisierung haben wir auch mit drin stehen nach. Die Linken haben die hier, wir wollen das gemeinsame Schulsystem erfinden, die Gemeinschaftsschule, eine Schule für alle, soll die Regelschule werden, dann die Kinder gehen. Kurz gefasst wollen wir mehr Ganztagsschulen, kleine Klassen, mehr Lehrer. Kann man sich natürlich hinterstellen. Wobei wir halt eben nicht sagen wollen, pauschal ein gegliedertes Schulsystem soll wir wollen. Wir sind dafür, in den Regionen, wo es sinnvoll ist, ein vielleicht einjähriges System mit Sekundarschule oder Gesamtschule zu haben. Wenn wir aber sehen, dass vielleicht Konzepte wie eine Ganztagsrealschule gut funktionieren oder Förderschule gut funktionieren, dann wollen wir diese nicht abschaffen oder noch bestehen lassen. Wir müssen uns individuell gucken, was in der Region möglich ist und deshalb müssen wir alle Schularten eigentlich offen lassen. Und favorisieren mehr halt den Unterricht zu verändern, anstatt die Schularten hin und her zu wirken. Ja, zum nächsten Bereich mal schnell durch, wenn ich genug noch im Kriege, duale Ausbildung, ist der dritte große Block, duale Ausbildung. Hier ist im Prinzip, man sieht das hier, duale Berufsausbildung, Muster für Europa. Hast du mir da was zu getwittert, ey? Ja, 24.05.2013. Also duale Ausbildung wird von allen Parteien favorisiert. In Europa ist es so, dass die Europäische Union versucht, das duale Ausbildungsmodell für alle sozusagen umzusetzen, aber in einer etwas abgeschwächten Form. Da haben wir Angst vor, weil wir glauben, dass wir dann unsere Standards halt absinken werden und das wollen wir eigentlich nicht. Die anderen Parteien sagen auch, wir wollen duale Ausbildung. Ich glaube, da sind wir uns alle Parteien auch einig, dass wir dieses System, wie wir es hier in Deutschland haben, mit der Berufsschule und so beibehalten wollen. Ich komme da gar nicht mal zu den Aspekten. Jetzt mal gucken, ob da wirklich ein YouTube-Video funktioniert mit deinem Hotspot. Ja, der Kreis geht die Stelle. Gut. Du, da hast du aber, hast dein Handy noch an? Ja. Was ist schon da? Also, aber wir sind so über die Zeit ja sehr klar. Duale Ausbildungssystem. Wir wollen, dass keine spezifische Handwerkausbildung geschaffen werden. Wir wollen die Abschaffung der bisherigen Berufsschulpflicht. Das ist auch eine schöne Sache. Wir können mal die Abschaffung einer Schulpflicht in dieser Form der Hochschulpflicht fordern, weil die bisherige Hochschulpflicht im Prinzip auf den alten Helferklassen aufbaut. Man hat das früher so gehabt, der keine Berufsausbildung gemacht hat, der musste neben seiner normalen Arbeit einmal die Woche in eine Helferklasse gehen. Das haben wir immer noch, das heißt, wir haben zum Beispiel Menschen, die nicht in eine Minderwertstadt gehen können oder die nicht dann auch im Ausland zum Beispiel ihre Ausbildung machen können, weil sie erst noch die Berufsschulpflicht haben und sich umständlicherweise von der Berufsschulpflicht befreien lassen müssen. Deshalb sagen wir, es macht nur Sinn, diese duale Ausbildung mit Berufsschule in Kombination zu sehen. Also nicht die Berufsschule einzeln. Damit man im Prinzip seine Berufsschulpflicht, die besteht, die 2 Jahre abzusitzen in der Helferklasse, das macht für uns keinen Sinn, weil es nicht zielführend ist. Das ist so ein Übergang seit 15 Jahren, wo wenig Leute eine duale Ausbildung gemacht haben, sondern viele Helfer waren, abschaffen. Das ist eine ganz bestimmte Sache. Und dass die Wirtschaft halt eben klagt über mangelnde Ausbildende, das nehmen wir dann auch nicht so ab und haben im Prinzip hier auch diese Ausbildungsplatzabgabe, die gefordert wird, nicht zugestimmt oder können wir nicht zustimmen. Hochschule noch eben schnell durch, auch ein Video, das zu Hause Videos erfasst angucken. Wir fordern die kritische Revision des Bologna-Prozesses. Das ist ein entscheidender Satz, den keine andere Partei außer den Linken übrigens so sagt. Die kritische Revision des Bologna-Prozesses. Super Satz. Die Linken, und ich habe jetzt eine Rede aus dem Bundestag, hat das genauso gefordert. Wir können also dann, wenn ja irgendwo auch einen Linken, sag ich mal, mit Konkurrentinnen und Konkurrenten treffen, in der Podiumsdiskussion den Hand schütteln und sagen, im Hochschulbereich, d'accord, sind wir 1:1 deckungsgleich. Die fordern nämlich auch die Abschaffung des Bologna-Prozesses. Ja, nee, die fordern auch die Revision. Also, das ist ein bisschen deutlich, also ein bisschen ausformulieren. Ja, aber es ist mal Zeit, etwas zu sagen. Ja, aber dann müssen wir spontan gar nichts anfangen. Ja, deshalb, ich bitte darum, das vielleicht nochmal, wenn Zeit und Lust ist, nachzulegen. Die Verkürzung der Studiengänge, also Bologna-Prozess ist ja eine, Bologna und Lissabon wurde 2008 entschieden, dass die bisherigen Diplom-Studiengänge abgeschafft werden mit Bachelor- und Master-Studiengänge, dass es verfügt ist, dass halt eben gewisse Vorgaben, auch eine Schulplan ähnlichen Aufbaus des Studiums erfolgen musste. Und somit dementsprechend ja, die internationale Vergleichbarkeit zu haben, mit dem Nachteil, dass halt eben gerade das, was für Studium wichtig ist, Zeit zu haben, soziale Prozesse noch mit einzubeziehen, vielleicht auch andere Schwerpunkte zu setzen, als in den Studium gefordert werden, die nicht mehr da sind. Deshalb ist es so, dass bei den Studenten eigentlich dieser Bologna-Prozess durchaus sehr negativ gesehen wird. Studenten fühlen sich immer eingepresst durch ein extra Studium und die Möglichkeit zu haben, das Studium auch als ein Schritt der Individualisierung und Weiterbildung zu sehen für sich selber. Auch vielleicht noch andere Bereiche im Studium zu sehen, vielleicht andere Vorlesungen zu besuchen, die halt vielleicht nicht in dem Plan drin sind. Die Möglichkeiten gibt es nicht, deshalb müsste man diesen Bologna-Prozess mit der Vergleichbarkeit der Abschlüsse verändern. Deshalb fordern wir eine Revision, eine vernünftige, wo man sagen kann, welche Kritikpunkte wird von der zum Beispiel Studentenschaft, die aktiv davon betroffen sind, herangetragen und die dann in einer Kommission halt dementsprechend umsetzen und versuchen, das europaweit, wir haben nächstes Jahr Europawahl, wir bereiten uns jetzt auch schon auf das Europawahlprogramm Bildung vor, da haben wir die Überlegung mit den anderen Piratenparteien in anderen Ländern, diesen Prozess, wie er aussehen könnte, zu erarbeiten und im Wahlprogramm, Europawahlprogramm wird sicherlich der Bologna-Prozess von allen Piratenparteien europaweit nochmal aufgerufen werden. Das ist aber eine große Geschichte, da arbeiten wir dran. Wir haben nur noch ein halbes Jahr, dann müssen schon das Europawahlprogramm des Parteitags abgeschossen werden. Da müssen wir die SFV wegnehmen und dann müssen wir dann leider das Europawahlprogramm nehmen. Da werde ich dann wieder geschlagen. Gut, Exzellenzinitiative, sage ich mal, wir haben bei der Exzellenzinitiative werden einige Universitäten in ihrer Förderung keine Chance, natürlich. Ich erzähle dir weiter, bis noch nicht erstellt. Ich ziehe euch jetzt den Stecker aus. Wir müssen echt okay zum Schluss kommen. Ja. Wenn wir jetzt eine 5 Minuten Pause machen wollen, für die eigentlich keine Zeit ist, müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. Aber okay. Das hat also erstmal danke an Rick für den Vortrag. Und ich habe auf alle Fälle auch noch eine Sache, und zwar, dieses Catering da draußen hat Geld gekostet. Wir dürfen es nicht verkaufen aus verschiedenerlei Gründen, wir machen auch steuerliche Gründe, dann kann keiner mit Fragen. Aber steuerliche Gründe nicht verkaufen. Wir hatten uns seinerzeit einen Umlagebetrag von 6 Euro für die Folterpflege überlegt. Den Knack. Es wird natürlich auch gerne mehr gesehen, auf keinen Fall weniger. Ja. Ich kann mich auch gar nicht in diese 9,5 Euro. Ja, also nochmal Knick-Knack. Bitte dran denken, es gibt Warmes, es gibt morgen nochmal Warmes. Heute soll ich Chili con Carne und glaube ich auch ein Curry. Vegetarisch, glaube ich, bin ich alles täuscht. Das ist dann mit Pilzen und nach der Frühlingsdiskussion stehen die dampfenden Teller. Oder die Teller mit den dampfenden Essen dann auch auf dem Tisch. Ich habe nur 50, könnt ihr denn Angst haben? Nee. Also nochmal, da oben steht mal die Adresse. Das ist jetzt ein bisschen müßig. Bitte so lange kurz rufen. Ja, ich wollte die Sachen, die Informationen sammeln und ich werde das nachher ins Wiki stellen. Genau. Ja, oder ich würde sogar einmal komplett über die NRW-Mailingliste dann schicken, wenn wir die Vorschläge alle zusammen haben, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viele Menschen, die das machen. Ja, also nochmal, ich schätze, die Videos, da sind ja noch drei, also Videos mit 4-Minuten-Sequenzen, wo zum Beispiel auch Open Education Resources, wo jetzt gar nicht so gekommen sind, kurz erklärt wird. Also Videos, die erklären, das heißt, also, wenn ihr den Vortrag nochmal zu Hause in Ruhe durchschaut, sag ich mal, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, wenn ihr einen Aspekt lest, dann seid ihr da richtig fit drin. Sasa, die Infoliste oder die Infoliste, oder? Über die Infoliste. Hast du den Link oder soll ich den Link ziehen? Zwei Informationen wichtig. Ich hätte noch mehr. Schluss. Hast du nicht? Twitter? Ja, dann Verzeihung! Jetzt sei doch mal ruhig. Ich schmeiß da die Bücher. Das Kremlis ist oben und fordert alle direkten Listenkandidaten auf, für Interviews hochzukommen. Wer zweite? Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.